Folge 26. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer auch ihr das hört, liebe Zuhörer. Dogi und ich sind wieder am Start. Jawohl, einen wunderschönen guten Tag. Leicht erkältet, aber ich bin dabei. Du bist erkältet? Ja, das ist meine, also ey, dieses ganze Hin und Her mit Klimaanlage und Nicht-Klimaanlage, du kennst das, ne? Und jetzt gerade bei den Temperaturen draußen, ich habe zu Hause eine Klimaanlage, im Auto eine Klimaanlage, im LKW eine Klimaanlage und überall läuft sie. Und du rennst ja trotzdem draußen rum und ja, und leicht erkältet. Also ich stimme ein bisschen rau, heute rauer als sonst, aber es geht, es geht. Ja, wenn Leute mit dieser Stimme einschlafen möchten, sind sie jetzt sehr hellauf begeistert, weil sie noch intensiver dann ist. Geil. Ja, genau. Aber gerade geiles Thema. Ich bin früher im LKW, weiß ich noch, immer mit offenem Fahrerfenster gefahren. Mhm. Und es ist mir, ich weiß nicht warum, heutzutage alles zu laut draußen. Ist so, ne? Das liegt nicht daran, weil es lauter geworden ist. Im Gegenteil, es ist ja eigentlich leiser geworden alles. Wir sind nur zu alt. Ich glaube, nein. Dieses Altergeschichte, wenn wir darauf kurz zu sprechen kommen, ich dachte die ganze Zeit immer, ich bin 43, aber ich bin ja 45. Irgendwann sagte meine Freundin so mal, was erzählst du hier eigentlich die ganze Zeit immer überall? Du bist 45, da habe ich mal nachgerichtet, ich bin tatsächlich 45, nicht 43. Das mit dem Alter, da habe ich gleich noch ein sehr, sehr angenehmes, gutes Diskussionsthema. Gerne, gerne. Ich wollte nur mal sagen, weil mich das wirklich nicht interessiert. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man wirklich, und das muss man sagen, so alt im Kopf ist, wie man ist und nicht, was das Geburtsjahr vorschreibt. Es gibt doch, guck mal, früher, sagen wir mal 45 so, du bist ja ein bisschen älter als meine Wenigkeit. Mhm. Wenn du aber die früheren Generationen siehst, wie die, wenn man so Fotos von früher sieht, nicht alle, aber im häufig sehe ich auch Fotos, dass Leute, die früheren Generationen, die damals 45 waren, einfach echt ausgesehen haben wie 55. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen sagt man ja, das heutige 45 ist das neue 35. Ja. Und ganz ehrlich, also ich sag dir, ich meine das wirklich ernst, mir ist mein Alter wirklich komplett egal. Ja, also wirklich, mir ist echt egal. Manchmal kriege ich so den Spruch, ey, verhalte dich doch mal nach deinem Alter entsprechend. Ja, geiler Spruch, geiler Spruch. Ich sage, was entspricht denn meinem Alter? So, daraufhin kommt aber meistens nichts mehr. So, Das ist genauso wie, es gab doch da mal dieses Lied, was auch sehr in den Charts und bleib, lass dich nicht verändern, bleib immer so wie du bist, von Motrip war der. Mhm, Das Lied ist gut, aber wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, lass die anderen sich verändern, bleib immer so wie du bist, aber wenn du immer so bleibst, wie du bist, dann bist du ein Idiot. Weil, stell dir mal vor, wir würden oft, und das meine ich jetzt nicht böse an jüngere Zuschauer, aber es ist tatsächlich so, dass mein Verhalten mit 16 definitiv anders ist als im heutigen Alter. Ja. Man wird wirklich klüger und intelligenter und reifer. Mhm. Und wenn ich jetzt immer so bleibe, wie ich bin, wie ich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren war, dann mache ich was falsch. Man entwickelt sich weiter, man wird schlauer, man lernt aus seinen Fehlern. Und der Satz, dass die anderen sich verändern und bleib immer so, wie du bist, ist aufs Alter bezogen schlecht. Ja, das stimmt. Ich sage auch ab und zu mal, ich würde gerne noch mal 30 sein, aber mit dem Wissen von heute. Kennst du das? Tatsächlich. Ich würde auch gern noch mal jünger sein mit dem Wissen von heute. Das ist aber nun mal de facto nicht möglich und deswegen bin ich sehr zufrieden mit meinem Alter. Ja, ich auch. Das ist so. Ich hätte auch damals, natürlich für Politik und so einen ganzen Kram, mich nie begeistern können. Hat mich nie so interessiert. Ich finde es heute unheimlich spannend. So, jetzt nicht nur Politik, aber so auch geschichtliche Sachen anzuhören. Was war, wie, wo. Taugt das auf wie ein Schwamm. Das interessiert mich einfach. Und es ist nichts Genialeres an die Männer jetzt draußen. Ja. Ihr könnt bei Frauen so viel punkten mit Intelligenz und Allgemeinwissen. Glaubt mir. Das ist so, ja. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja. Kannst den schönsten Mann da haben, wenn eine Frau den schönsten Mann der Erde da sitzen hat und der ist dumm wie Brot und hat kein Allgemeinwissen, das geht nicht lange gut, weil was willst du dich mit dem, es geht auch für eine Frau natürlich, mit was willst du dich da unterhalten? Ja. Und Humor. Was hast du denn? Ne? Und das, Humor, ja. Ja, ja. Sag mir, hätte ich auch. Haben wir beide, das, ne? Ja, das hoffe ich doch, ne? Sonst wären wir relativ uninteressant für unsere Zuschauer, glaube ich. Ich habe vorhin tatsächlich draußen gesessen und habe mich gefragt, krass, dass du das jetzt gerade ansprichst, ich habe mich gefragt, was finden die Leute eigentlich an deiner oder meiner Person so interessant, dass dann so viele Leute folgen und das Ganze so verfolgen, weil es gibt halt viele, und die mir auch schreiben, sie würden das jetzt auch anfangen, aber sie kriegen keine Zuschauer und bla hin und her und ich sage, naja, Also man kann es auch nicht erklären irgendwie. Das müssen die Leute uns irgendwann mal sagen. Vielleicht bei der Live-Show, ne? Es gibt halt, es gibt Karten, Leute. Es gibt noch Karten, ja. Richtig. Es gibt noch Karten. Also rein da. Rein da, genau. Ihr geht einfach zum Beispiel, ihr googelt einfach Weststadthalle in Essen und dort geht ihr auf Tickets oben und dann scrollt ihr zu dem 8.12. runter und dort seht ihr unser Logo und dort könnt ihr euch Tickets holen. Ja. Da wäre zum Beispiel eine Gelegenheit, das einfach mal zu fragen. Und zwar geht das nicht der Selbstbeweihräucherung, sondern es wird mich einfach mal brennend interessieren. Weil ich bin ja tatsächlich, und das wissen die wenigsten, eigentlich eher ein menschenscheuer Mensch. Also ich bin ja nicht so, gestern eine DM bei Insta bekommen von einer Dame, mit der ich ein bisschen Zank habe. Und gilt ja immer nicht als Star, betitelt sich nicht selber, aber hast du von mir schon mal irgendwo so Autogrammstunden gesehen? Nee. Ich habe von mir aber auch noch keine gesehen. Ich habe auch sowas auch gar keine Lust, ehrlich gesagt. Aber dann halt, wenn so Events sind, dann habe ich da auch Bock drauf, aber ich müsste das nicht jeden Tag haben. Nee, oder auch in der Masse von, ich sag jetzt mal den ganz Großen, ne? Ich würde durchdrehen. Genau, ist krass. Ich habe da so meinen Respekt vor, bin ich ganz ehrlich, wenn die da wirklich. Ich habe es auf der Gamescom gesehen, die stehen da 2 Stunden und machen nichts anderes als Hände schütteln, Autogramme verteilen. Ne? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wahnsinn. Ich hab ja einer der mitgrößten TikToker als persönlichen Freund. Mhm. Hatte, glaube ich, 3,3 Millionen Follower bei TikTok oder was. Mhm. Und was weiß ich, wie viel wo auf Instagram und Dönekens, René Schmock heißt der. Ja, René, den kenne ich doch auch, ja, na klar. Ja, genau. Und René, ja, ich soll jetzt am Wochenende zu ihm kommen, da war jetzt ja ein Haus gekauft, wollen wir grillen auf seiner Terrasse und so ein Kram. Also, warte mal, fährt der wieder? Der hat doch mal, also. Ist ein Deal. Ach so, okay, ich habe mich schon gewundert. Ich denke, hä? Nee. Nein. Also, okay, gut. René verdient gutes Geld, der braucht nicht fahren. Also den Stress, er hat mit Social Media so viel zu tun, der wird den Teufel tun. Aber ich wollte halt gerade sagen, haben uns vor ein paar Wochen getroffen. Wir hatten mal so Meinungsverschiedenheiten. Wir waren sehr lange befreundet, waren zusammen im Fitnessstudio. Dann gab es noch eine Meinungsverschiedenheit. Da hatten wir, weiß nicht, über ein Jahr Funkstille. Dann habe ich ihm wieder geschrieben und gesagt, hey, ich möchte den Streit aus der Welt räumen. Mhm. Ich habe da keinen Bock drauf. Gerade weil wir Göttinger sind, man sieht sich irgendwann mal, ist ein doofes Gefühl. Und ich habe da keinen Bock drauf, lass mal sprechen. Da hat er gleich zugesagt, gesagt, komm, lass uns treffen in der Stadt, war mal was trinken. Ja. Und du kannst mit diesem Mann nicht durch die Stadt laufen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich habe gesagt, René, ich bin selber Influencer. Das geht mir auf Eier gerade. nächstes Mal treffen wir uns nicht öffentlich. Nein, es ist wirklich so. Also wir haben bei uns gibt es so ein zentrale Punkt, das nennt sich Scanselise, das ist das Wahrzeichen so von Göttingen mit. Ja, kenne ich. Genau, und da haben wir so da in der Nähe gesessen und haben einfach uns unterhalten wollen, weil wir uns lange nicht gesehen haben und einfach unter 4 Augen einfach mal unterhalten wollen. Ja. Und das ist jetzt nicht gelogen, es verging keine 3 Minuten, dass entweder irgendwelche Mädels in einer Gruppe vor uns Halt gemacht haben und mit ihm Foto haben. Ich war Fotograf. Ja. Kannst du mal ein Foto machen? Ich war nur noch sein Fotograf. Und was mich da gestört hatte, war jetzt nicht so, dass ich jetzt neidisch bin, dass das von mir jetzt keiner sollte, weil er hat ja eine viel, viel jüngere Zielgruppe als meine Wenigkeit, TikTok ja. halt. Ja, genau. Sondern ich konnte mich mit ihm nicht unterhalten. Weil du hast du siehst das an den Blicken der Leute, wenn sie einer kennen. Ja. Und dann tuscheln die erst, dann kommen die wieder zurück. Ich sage, oh yo, nächste Foto, Digga, warte, vergiss nicht, was du gerade sagen wolltest. Wieder ein Foto gemacht. Und so ging das wirklich die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, René, ist nächstes Mal, wenn wir uns treffen, bei dir oder bei mir, aber nicht öffentlich. Ich habe da keine Lust zu. Das geht mir. Also, man muss sich doch auch mal unterhalten können. Ja, klar. Und das geht einfach mit ihm nicht. Also, wenn er durch die Gegend läuft, da, ihm macht das anscheinend unheimlich Spaß. Ich wäre abgenervt. Und dann würde das nämlich wieder in. Ah, guck mal, wie arrogant der ist. Überspiegeln. Natürlich. Ja, ja, klar. Ja? Also, ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren sollte. Also, das, klar, auf der Gamescom ist, glaube ich, immer ein bisschen was anderes. Und da war es halt auch nicht so oft, insgesamt, glaube ich, 6 Mal. So. Ja. Aber das war okay. Da kann ich. Okay. Absolut. Ja, klar. Aber so wie ich gesehen habe, so bei anderen, Junge, die sind ja keine 5 Meter gelaufen, ohne ein Autogramm zu geben. Ja, genau. Ja. Genau, das geht ja nicht klar. Ich bin zum Beispiel Lohfelder Rüssel, wo ich da war und das Interview mit Daniel Schewe gemacht habe, bin ich auch nur ganz kurz zu meiner Freundin, ich sage, komm, kurz zwischen diesen geparkten LKWs, so sind wir so zwischendurch, so im Laufschritt, weil ich keine Lust hatte, so, nicht weil ich, ja. ich mag dieses, ich fühle mich einfach nicht als ein prominenter Mensch. Und es kam natürlich dann zwei, wo ich gerade nur kurz einen Pommes gegessen habe, da sind die neben mir gespawnt, das habe ich im letzten Podcast schon mal gesagt, das waren die auf einmal da. Habe ich da auch überhaupt gar kein Problem mit, aber ich muss, ich brauche es nicht. Ich finde es eher unangenehm, weil ich mich selber eher niedriger mache, als ich bin. Ich brauche nicht durch die Massen laufen und erkannt werden und dass Leute mir ein Foto haben wollen oder Insta-Story und so. Ich brauche das wirklich nicht. Ja. So, aber das ist ja jeder so mein Ding jetzt. Aber was hast du jetzt für ein Altersgespräch? Weil ich habe nämlich auch noch ein, zwei Themen. Ja, also und zwar ging es um letzte Woche. So, dann steht vor mir, ich lasse immer die Kamera so Richtung Parkplatz laufen, damit die Leute sehen, wie die umbrücken und so weiter. Die wissen das auch alle und auf jeden Fall der Begegner von meinem Arbeitskollegen Carsten steigt aus, wenn man das Aussteigen nennen darf. Und zwar von weiter weg sah der wirklich sehr alt aus. Hat sich nachher herausgestellt, dass er gar nicht so alt ist. Aber gebückte Haltung, konnte kaum laufen. Sah wirklich, aus der Ferne sah der aus wie 75, 80, wirklich. Oh Gott. Und da habe ich gesagt, Leute, das wieso arbeitet der noch? Warum arbeitet der? Ne? Und dann kamen viele oder einige haben geschrieben so von wegen, ja, der hat da bestimmt noch Bock drauf. Ich sag, ey, wenn jemand so gebückt läuft, dann hat der Schmerzen. Und unter Schmerzen arbeiten macht niemand gerne, egal ob das LKW ist oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wie weit das in Deutschland schon gekommen ist, dass die Leute in hohem Alter offensichtlich über dem Rentenalter hinaus noch arbeiten müssen. Ich habe denen die Frage gestellt, ey, warum liegt der nicht in der Karibik und lässt sich's gut gehen? Gut, ich habe es ein bisschen anders ausgedrückt, aber ist egal. Ne? So, also, weißt du, was ich meine? So, und dann habe ich nachher die Chance gehabt, habe mich mit ihm unterhalten und dann sagt er zu mir, ey, ich bin erst 61, aber ich bin krank. Ich habe einen Herzfehler, ich habe einen verkrümmten Rücken, ich habe einen Bandscheibenvorfall und so weiter. Ja. Der ist auf. Ne? Ich sage, ja, warum arbeitest denn du dann noch? Ja, wir haben keine Fahrer. Das war die Antwort. Ich sage, Junge, ich sage, das kannst du. Jedes Jahr muss der bei seinem Arzt kämpfen. Warte kurz. Ja? Entschuldige, dass ich unterbreche. Er arbeitet nicht, weil er das Geld braucht, sondern weil die Spedition keine Fahrer hat? Doch, das Geld, da wäre ich ja danach dazu noch gekommen. Ach so, Entschuldigung. Ja, also, wie gesagt, er ist halt 61 und die Spedition hat ihm gesagt, die haben keine Fahrer, kann er nicht fahren, hier und da. Und dann sagt er, er muss fahren, weil, wenn er sich jetzt krank schreiben lässt, was er natürlich sofort bekommen würde, diese Krankmeldung, klar. Dann rutscht er aber in die Altersarmut. So, und das kann nicht sein. Das ist ganz, ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, aber definitiv ist es ein Fehler. Aber ich habe das ja schon, ich wollte da ja immer ein Video zu machen, ich habe das auch in meinem Livestream bei Twitch auch schon mal angesprochen. Ja. Dass es mich wundert, also mich wundert das wirklich. Und zeigt doch bitte mal dieses Podcast auch mal Leuten, die uns nicht hören, Leute. Und stellt ihnen einfach mal meine Frage. Warum? Interessiert es niemanden. Also natürlich, so Trucker-Festivals, die jetzt gerade überall waren, da hat man Spaß, Gaudi, bla bla bla, alles super. Mhm, ja. Aber warum macht sich denn niemand Gedanken über die Zukunft? Wenn wir alle einen Tariflohn bekommen würden, wir LKW-Fahrer, hätten wir auch finanziell überhaupt nicht mehr so das Problem. Nee, dann kann man sich auch mal krank schreiben lassen, wenn man krank ist. Das ist tatsächlich ein gutes Argument. Wie viele LKW-Fahrer lassen sich nicht krank schreiben, weil sie die Spesen brauchen? Ja, genau. Und es wundert mich einfach, dass ich habe gestern in einer Insta-Story, ich war in so einem Einzelhandelsladen dann vorbei und habe da so ein, also es ist ja der Wahnsinn. Wir haben so eine Mall, die nennt sich bei uns Kaufpark in Göttingen. Mhm. Den kenne ich übrigens auch. Okay. Ja, okay. Und sind an jedem Einzelhandelsladen stehen, wir suchen dich. Fang bei uns an mit was weiß ich. Die Friseure, da ist eine Friseurkette, such dir dein Gehalt aus, ist die Teaser-Schrift. Oha. Echt jetzt? Such dir dein Gehalt aus. Dann Lehrlinge beim Kaufland da. Mhm. Einsteigergehalt 1000 Euro. Lehrlingsgehalt. Wow. Ich denke mir, also wir wissen alle, wir haben alle keine Leute, keine Arbeiter. Und dass das im Speditionsbereich noch funktioniert, liegt, glaube ich, daran, dass viele auf dem LKW vielleicht lange dabei sind und sich an dieses Nomadenleben, sage ich einfach mal so, in der eigenen Bubble leben, dran gewöhnt haben und deswegen nicht zu anderen Jobs wechseln. Mhm. Das ist der einzige Grund, sonst würden nämlich schon viel, viel mehr aufgehört haben. Ja, ja. Mich wundert aber einfach, dass die Spediteure, und jetzt können sie natürlich wieder kommen mit, ja, wir können nicht höhere Preise nehmen und bla bla bla, aber die Spediteure arbeiten ja auch nicht aktiv über einen Zusammenhalt, dass alle Spediteure gemeinsam sagen, so, wir haben jetzt die Fresse voll, entweder in der Politik, ihr macht jetzt was, oder wir lassen es einfach irgendwann irgendwie, jetzt nur überspitzt gesagt. Ja, ja. Mich wundert einfach, dass im Speditionsbereich solche Sachen überhaupt nicht stattfinden. Also du kriegst ja im Speditionsbereich, ich sag mal flächendeckend, ich rede immer, also bitte Leute, wenn ihr das jetzt hört, nicht sagen, ja, aber ich habe so und so, ich rede im Allgemeinen immer im Allgemeinen, die große Masse. Ja. Wenn du als LKW-Fahrer irgendwo anfängst, dann hast du meistens ja, den Mindesturlaubsanspruch. Ich glaube 24 so, oder 26 Tage, ne? Ja, oder 21, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber du hast immer so das Mindeste. So. Ja, genau. Ich glaube, auf diesen Zettel war 60 Tage. Ich glaube, ich muss mal in Insta-Story gucken. Also denke ich mir, what the fuck? Und dann Sonderurlaubstage sind auch mit dabei. Ich guck mal kurz, habe ich das hier noch drin? Ah nein, die Story ist schon wieder weg, aber habe ich sie noch im Archiv? Mhm. Warte, Archiv, ich beeile mich. Es geht nicht, das neue Telefon geht nicht. Das neue Telefon kaputt. Nee, es ist super. Warte. Ich hab's so. Also, Mitarbeiterrabatt und Partnerrabattkarte. 6 Wochen Urlaub. Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Betriebliche Altersvorsorge. Okay, das haben auch viele. Ja. Geschenke zu vielen Anlässen. Dann Sonderurlaubsansprüche. Also 6 Wochen Urlaub allein schon ist ja schon auch schon mal geil. Ja. Aber im LKW-Bereich passiert überhaupt, also es gibt überhaupt keine Innovation seitens der Spediteure. Nee. Null. Also ich sehe überhaupt keine Veranlassung, warum man glauben sollte, dass der Fahrermangel irgendwie aktiv bekämpft wird. Nee, wird doch auch gar nicht. Der wird gar nicht bekämpft. Also weder aktiv noch passiv. Also gar nicht. Ja, ich hatte ja vor kurzem tatsächlich, war ich bei einer anderen Firma und habe mir mal so ein Vorstellungsgespräch gegönnt. Okay. Und da war das Einstiegsstundenlohn 18 Euro. Das ist hier so eine Baufirma, das wäre so Kipper oder sehr so Saugdruck-LKWs und so ein Gedöns. Ja. Aber er sucht halt nichts auf Teilzeit. Und ich wollte mir das mal anhören. Und der sagt halt auch, also er zahlt schon sehr gut unseren so ganzen Kram, aber er sagt, es kommt ja nichts. Also er sagte mir, wir haben uns sehr lange unterhalten. Der Chef und ich waren uns sehr sympathisch auf einer Ebene und haben uns als wirklich dann auch sehr detailliert über Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis unterhalten und so bla bla bla. Ja. Und da hat er tatsächlich auch gesagt, es kommt einfach nichts nach. Also wenn da 10 LKW-Fahrer kommen würden, davon kannst du vielleicht einen gebrauchen. Ja, ist du so, brauchst ja auch welche, die nicht nur gerade ausgucken können, sondern die müssen aber irgendwo. Und die Guten sind alle unter Vertrag. Ja. Und ich habe ihn auch gesagt, dass wenn ich hier anfangen würde, würde ich nicht für einen, weil er sagte, was für Führerscheine hast du denn eigentlich? Oder nee, sie. Wir waren tatsächlich bei sie. Ungewöhnlich. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, na, alles außer Flugzeug und Bus. Ne? So. So und so weiß ich, und ein Schiff. So wie du hast, nur so ein Schiffschein hier. Ja. Bootsdingschein hast du ja sogar. Ja, den kann ich auch nicht. Und dann sagte ich, er sagte, warte, Sie sind 45, was haben Sie als? Ich sage, naja, A, B, E, C, E, haben Sie auch gefragt? Ja, ich sage, ja, Stück und Tank, oh, super. Ich sage, da habe ich noch Baumaschinenschein gemacht, dann Radlader, Bagger, Kran, LKW-Ladekran hin und her. Sagt er, Junge, komm gar nicht her mit dem Schreiben. Sagt er, Sie sind ja ein Juwel. Ich sage, ja, aber ich fange auch nicht für günstig Geld an. Nee, genau. Ich sage, ja, was haben Sie dir vorgestellt? Ich sage, wir müssen langsam mal von den Gedanken wegkommen, dass wenn ich 20 Jahre Berufserfahrung habe, wenn ich den Arbeitgeber wechseln würde, ich jetzt hier wieder für ein Einsteigergehalt anfange. Das ist ja genauso wie beim Handwerksbetrieb. Einer, der so und so viel Jahre Erfahrung hat, der fängt ja auch nicht für das Gehalt an, wie einer, der neu anfängt. Nee, genau. Weißt du, Rainer, das ist, glaube ich, auch unser Problem. Also wir haben ja sowieso keine Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Job. Es sei denn, du gehst in eine Dispo und sowas. Ja, ja. So, und es kommt aber auch niemand auf die Idee, irgendwo also wenn jetzt zum Beispiel ich gehe zu irgendeiner Spedition, kriege da das Anfangsgehalt, weil der sagt dann, ja, dann nach einem Jahr verlängern wir das wieder, hört sich dann wieder super an. So, und dann kommt einer, der hat gerade den Führerschein gemacht, der kommt, fängt dann da an, der verdient dann genau dasselbe wie meine Wenigkeit, der 20 Jahre Berufserfahrung hatte. Das kann ja nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Dann frage ich dich, woran liegt es denn eigentlich, dass die Spediteure nicht mal aktiv mit vernünftigen Gehaltsmodellen in die Verhandlungen gehen? Ich glaube, das Problem sind die Margen halt einfach. Ne? Dass die sind ja natürlich auch im Keller. Ich glaube schon, dass der ein oder andere Spediteur gerne mehr bezahlen würde, aber einfach nicht kann. Ja. Ja, ja. Und da ist das Problem. Das Problem ist, das hört sich jetzt vielleicht wieder rassistisch an, ist es aber gar nicht gemeint. Das Problem sind die Dumpingpreise aus Osteuropa. Ja, ja, voll. Voll. Und wer das nicht sich traut, nicht anzusprechen, hat ja keinen Rücken. Nee, also ganz genau. Ehrlich, ist so. Man muss das wirklich ansprechen. Und das Problem ist auch, dass das Kabotagegesetz einfach aufgrund von auch Mangel der Beamten, die das kontrollieren sollen, nicht durchgesetzt wird. Ja, genau. Das wird überhaupt nicht kontrolliert, habe ich das Gefühl. Nö. So. Nö. Aber gut, das wird sich über kurz oder lang auch eh nichts ändern. Ne? Also wir werden da Jahre dran festhängen, denke ich. Ja, ich hab in meiner Insta-Story hier so eine, ist halt das krass, wenn man eine Reichweite hat, mich drüber aufgeregt an so einem Autohof, dass da LKW-Parken 15 Euro kosten sollte. Ja. Das kann man darüber streiten, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht in Ordnung. Es ist ja privat und die müssen ja auch irgendwo Geld verdienen. Alles gut, alles gut, alles gut. Kann man ja drüber streiten, alles gut. Dann war aber im Hintergrund eine Spedition zu sehen. Ja. Ich habe die natürlich auch markiert. Ich bin ja so ein provokanter Mensch. Weil mir dann wirklich einer geschrieben hat, Privatnachricht, im Hintergrund ist die Spedition Punkt, Punkt, Punkt zu sehen. Die für 2200 brutto ihre Leute durch die Gegend jagen, irgendwie so. Ja. Habe ich denen geantwortet, sage, was, immer noch heutzutage, das kann doch nicht wahr sein. Daraufhin habe ich dann den sein DM, habe ihn unkenntlich gemacht und habe das dann in meine Story auch mit reingepackt. Und daraufhin hat mir einer tatsächlich einen Arbeitsvertrag von der Spedition ein Foto geschickt. Allerdings war das jetzt aus dem Jahre 2013. Mhm. Und da war 1600 brutto. Oh, wow. Und jetzt auch, wenn das jetzt ein paar Jahre her ist, Leute, es geht ja darum, dass wir seit Jahrzehnten in diesem Job nicht vernünftig bezahlt werden. Und alle LKW-Fahrer, alle, es sei denn, sie arbeiten jetzt bei irgendeinem Unternehmen, was den Tarifvertrag anbietet. Wir schlittern alle in die Altersarmut, sehenden Auges. Ja, mit Anlauf sogar. Sind wir LKW-Fahrer mehr damit beschäftigt, uns gegenseitig zu dissen, ich fahre einen Scania, ich fahre einen Volvo, ich fahre einen MAN, deiner ist nicht getuned, deiner ist getuned. Du fährst nur Nahverkehr, du fährst nur Fernverkehr. Dieses Ganze, das sind unsere Sorgen, die wir haben, anstatt mal darüber nachzudenken, dass wir alle später im Alter, die brauchen auch gar nicht kommen mit, ich weiß ja gar nicht, ob ich die Rente bekomme oder nicht, aber du willst ja alt werden und irgendwann kommt der Punkt. Ja, ja. Und wieder erwartend bekommst du dann eine Rente, aber die ist dann so hoch, dass du dir deine Mietwohnung nicht mehr leisten kannst. Was machen wir? Ist dann so niedrig, dass du deine Mietwohnung nicht mehr leisten kannst. Was machst du denn dann? Weinst du dann vor 30 Jahren zurück und sagst, ja, hätte ich mal damals doch mehr aktiv mich darauf umgeschaut, mir mein Gehalt höher ansetzen zu lassen oder bla bla. Ja, ja. So, ich finde das ganz schlimm und es redet irgendwie niemand darüber. Was ist denn hier eigentlich los? Das ist, wie du jetzt schon gesagt hast, der Mann ist über 60 und muss fahren, weil er sonst kein Geld hat zum Leben. Ja. Und ich meine, der wird ja auch 40 Jahre eingezahlt haben. Da gehe ich von aus, ja. Ich gehe da jetzt einfach mal von aus. Und also klar, mir ist das natürlich schon öfter aufgefallen, dass sehr viele alte Menschen auf dem LKW sitzen. Aber letzte Woche ist mir erst bewusst geworden, dass, glaube ich, der wenigste Teil von denen, wirklich der absolut geringste Teil, das freiwillig tut. Und, ja. Und das finde ich so erschreckend. Und ich denke, das ist ja nicht nur bei uns so. Das ist in anderen Berufsgruppen genauso. Aber für die kann ich halt nicht sprechen. Ich kann ja nur für meine Berufsgruppe sprechen. Genau, genau. Also wird dann der ein oder andere Kommentar kommen, ja, aber das ist in dem Job auch so und dem Job auch so. Ja. Da habe ich, das habe ich damals auch gehabt. Mein Name ist aber German Truck Driver und nicht German Hair Cutter oder so eine Kacke. Ja, genau. Also Kacke meinte ich jetzt damit nicht so. Aber es kann ja zum Beispiel sein, wenn ich jetzt nochmal auf diese Einzelhandelsbetriebe, ich habe ja nun Kaufmann im Einzelhandel gelernt, dran vorbeigehe. Also dass dann zum Beispiel Kaufland sagt, 1000 Euro Einstiegsgehalt als Auszubildender. Ja. Junge, Junge. Dann zum Beispiel Friseur. Ein anderer Friseur in der Mall. Mindesteinsteigergehalt, Stundenlohn 13,60 Euro. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, dann verdient der Friseur sogar mehr als der ein oder andere LKW-Fahrer da draußen. Ja, Da gehe ich von lehne aus. Lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. So. Da lehne ich mich mit. Ja. Und jetzt kommt natürlich dann, ja, aber, und da habe ich ja selber mit mir gehadert, weil ich da immer ein Video drüber mache und ich reflektiere mich ja dann selber und sage mir dann, ja, aber warum ist denn die Wertigkeit oder die Qualifikation eines LKW-Fahrers so, warum soll die höher sein als eines Friseurs? Also warum soll der Friseur nicht höher bezahlt werden als der LKW-Fahrer? Ja. Dann sage ich aber auch, also ich würde jetzt tatsächlich meinen, dass ein LKW-Fahrer, die meisten bekommen ein Festgehalt im Monat und kein Stundenlohn, der dann am Ende des Monats die Stunden zusammengerechnet werden, sondern ein Festgehalt. Und ich wage dann einfach mal zu sagen, wenn ich anhand der Arbeitsleistung, die ein LKW-Fahrer im Schnitt im Monat macht und anhand der Entlohnung, die er bekommt, wenn ich das als Stundenlohn alles runterrechne und davon sind Spesen ausgenommen, würde ich einfach mal sagen, dass ein LKW-Fahrer unter Mindestlohn arbeitet. Ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Gerade in den Streams sage ich, ey, ihr kommt auf so viele Stunden, das wird in den meisten Fällen gar nicht vergütet. Genau. Gerade die Überstunden und so, die werden gerne mal hingenommen. Im Arbeitsvertrag steht dann drin, so von wegen, mit dem Gehalt sind die Überstunden abgegolten. Bums, Thema durch. Genau. Und ich habe das auch jahrelang bei anderen Firmen hinter mir gehabt und habe auch viel gearbeitet und habe das gar nicht bezahlt bekommen. Ich habe es auch bei Spedition ganz oft keine Nachtschichtzulagen bekommen, obwohl die gesetzlich verpflichtend waren. Ja. Ich spreche von alten Arbeitgebern. Mhm. Und ich habe das ganze Spiel ja auch mitgemacht. Und das Problem ist, dass sich einfach niemand für diese Menschen stark macht. Und jetzt würde natürlich der ein oder andere Kommentar kommen, ja, warum lässt du es dann nicht? Ist einer mal irgendwann auf die Idee gekommen, wenn die dann schreiben, ja, warum fährst du denn dann noch, dass mir der Job einfach verdammt nochmal Spaß macht? Ja, das ist ja... Das ist so irgendwie, ja. Dass das so die Berufung ist. Ja, klar. Also das sage ich auch immer. Ja. Ich sage, mir macht das Fahren Spaß. Und ja. Wenn das nicht wäre, wäre ich eh schon lange weg. Egal, was für ein Gehalt das ist. Dieses berühmte Diesel im Blut, wenn du das nicht hast, das hast du auch vor 20 Jahren, wenn du das vor 20 Jahren, dieses berühmte Diesel im Blut nicht hast, dann wirst du diesen Job nicht machen. Ja, ja. Weil auf einer anderen, ja. Es ist ja in anderen Jobs genauso. Gehst du da jeden Tag schlecht gelaunt hin, dann haut irgendwas nicht hin. Ja? Genau. Genau, du sollst Spaß an deinem Job haben. Und deswegen wehre ich mich auch vehement dagegen, wenn Leute sagen, die LKW-Fahrer sind faul, dieser berühmte Sitzen vorm Bett und gucken aus dem Fenster, Schwachsinn. Ja, ja. Ja, so. Ich mache da ja auch so meine Späßchen drüber, aber das ist halt nicht ernst gemeint, so, ne? Nein, das ist ja auch Quatsch. Ich sage mal, so wirklich Berufskraftfahrer oder Leute im Transportgewerbe sind wirklich sehr fleißige Menschen. Das liegt auch daran, dass sie nicht viel krank machen können, weil sonst verdienen sie halt weniger Geld. Also wir werden ja quasi wie die Sklaven dazu gedrängt, sehr viel arbeiten zu müssen. Ja, im Grunde halt schon, ja. Genau, und es interessiert einfach irgendwie niemand. Und ich glaube, dass das Hauptproblem in unserem Job ist einfach, dass sich niemand für uns interessiert. Also wir sind einfach da und wir haben gefälligst unseren Job zu machen. Und wenn das Regal im Edeka nicht voll ist, ja, wo bleibt der scheiß LKW? Ja, ja, ja. Ne? So, aber es wird aber nie darüber gesprochen, das habe ich ja früher irgendwann mal gesagt, es wird irgendwie nie darüber gesprochen, dass da vorne auch noch ein LKW-Fahrer, Fahrerin drinne sitzt. Es geht ja immer nur um den LKW als Ganzes. Aber dieser Arbeit, diese Berufsbezeichnung, dieser Beruf, Berufskraftfahrer, der da vorne drinne sitzt, der wird ja nie in einem Zusammenhang genannt. Nee, es sei denn, du machst Blödsinn auf der Autobahn, dann schon. Dann ist es der böse LKW-Fahrer oder dann ist es der LKW-Fahrer, der einen Klimakleber reingehauen hat, dann ist es immer der LKW-Fahrer. Da hast du tatsächlich recht, das ist verrückt. Ja, ja. Und ich weiß da auch wirklich ehrlich gesagt nicht mehr, was ich davon halten soll. Also ich sehe kein Engagement von den Spediteuren. Die immer rumpläkern und machen. Und wir haben ja nächstes Jahr die Mauterhöhung. Ich frage mich ernsthaft, was die in Berlin geraucht haben. Das ist doch nicht normal, was die da machen. 22 Cent, ne? Es gibt so viele Spediteure. Ich habe mit so vielen gesprochen. Gerade als diese Demo damals war. Ja. Die Verträge, Langzeitverträge haben. Sagen wir mal, die haben 3-4 Jahre Verträge. Auf ihre feste Tour. Aber es gibt auch welche, da ist dann die Maut festgeschrieben. Das heißt, wenn die Maut extern höher wird, kriegen sie trotzdem nur den geringen Maut ausbezahlt. Ja, ja. Das heißt, die machen dann wieder Verlust. Und es wird auch viele, Diesel wird teurer werden, ist ja klar. Die Mautkosten werden teurer werden. Das Personal wird teurer werden. Die machen ganz viele den Arsch hoch. Und ich habe die Befürchtung, dass unsere super tolle Regierung, und ich muss das wirklich so sagen, also ich bin ein erwachsener Mann, ich kann mir langsam jetzt auch mal aneignen zu sagen, das, was die da machen, ist wirklich fernab oder branchenfremd. Also sie befassen sich nicht damit. Es werden viele Spediteure, die kleineren wahrscheinlich oder selbstständige Unternehmer dann den Hintern hochmachen, wenn die Verträge, diese flexible Mautangleichung nicht mit im Vertrag drin stehen haben. Und dann gehen entweder Arbeitsplätze verloren oder Transporteure gehen weg. Und dann haben wir wieder das Problem der Güterbelieferung. Irgendwann kommt der Punkt und dann wird die Regierung erst dann tatsächlich reagieren, wenn der Pöbel kein Essen und Trinken mehr zum Kaufen hat, überspitzt gesagt. Richtig. Also man ist so hilflos in dem Ganzen. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dann muss ich unsere eigene Branche mal in die Nase packen. Das sage ich wirklich ehrlich. Wir sind doch irgendwo auch selbst schuld. Na klar. Wir haben nichts Besseres zu tun, uns gegenseitig mal anzufeinden, statt mal zusammenzuhalten. Das kotzt mich einfach an. Ja, das ist aber, glaube ich, auch so ein urdeutsches Ding, ne? So, glaube ich. Das, also so wie zum Beispiel die polnischen Fahrer, die da streiken. Als kleines Beispiel, das wird es in Deutschland nicht geben. Das, also. Ich finde es so spannend. Und da kommen dann die ersten Deutschen dahin und mit gebackenen Kuchen und die versorgen sie dann. Aber wenn die eigenen Landsleute da stehen würden, dann wäre, wie können die es wagen? Ja, genau. Wie können die es wagen? Ich muss doch noch zu Real einkaufen. Ja. Ja. Genau das ist das Problem. Und auch dieser Arbeitgeber, wo ich gesessen habe, der hat auch richtig über Verdi und die, und also über die Gewerkschaft selber gemeckert und geschimpft, weil die halt einfach nichts unternehmen. Ja, genau. Dieses verkackte Fahrerhandbuch, was die einmal im Jahr rausgeben, könnt ihr euch in eine Toilette hängen. Also ihr könnt, Verdi, wenn ihr das hört, ihr könnt mich am allerwertesten, könnt ihr mich mit eurem Kack-Fahrerhandbuch, was wir nicht brauchen. Ey, wir haben den Beruf gelernt, entweder als Quereinsteiger oder als Berufskraftfahrer selber. Oder wir können googeln, wir brauchen euer Scheißbuch nicht, wann wir eine Pause machen müssen oder wie viel Lenkzeit wir haben, das brauchen wir nicht. Wir wissen, was wir machen. Ihr solltet mal dafür da sein, um unsere Rechte zu stärken und einzutreten. Aber die sind ja de facto nicht da. Ja, aber ich habe auch den Eindruck, so ignorant kann man nicht sein, da muss eine Absicht hinterstecken. So. Ja. Was die aber mit dieser Absicht verfolgen, das erschließt sich mir leider nicht. Ich habe keinen Draht mehr zu denen. Ich habe mal wieder irgendwann irgendwo öffentlich was gesagt. Mit mir reden die nicht mehr. Mit mir reden die nicht mehr. Aber das ist ja das Schade an der ganzen Geschichte. Man muss auch mal Kritik einstecken können. Ich würde gerne, wenn Verdi Bock hat, sich einer mit mir kontaktieren möchte, ist mir egal, welchen Bundesland der sitzt oder was weiß ich, und sagt, er gibt mit mir ein Interview, wir setzen uns mal hin und ich stelle ihm einfach mal ein paar kritische Fragen. Und er wäre bereit, die zu beantworten, bin ich sofort am Start. Aber so wie ich sie kenne, passiert da nichts. Zuhörer können gerne mal Verdi anschreiben und mal sagen, hier, GTD möchte mal mit euch ein Interview machen. Dann kriegt ihr entweder gar keine Antwort oder sagen, nein, wir haben kein Interesse. So. Ja, genau. Wahrscheinlich gar keine Antwort, ja. Genauso wie wie das BAMF, Bundesamt, wie heißt denn jetzt ausgesprochen? Nee, nicht BAMF, Balm. Das ist ja Arbeitsamt. BALM. Du meinst Balm. Bestimmt BALM, ne? Ja, ehemals BAG. Ja, genau. Mhm. Ja, die mir ja eine E-Mail mitgeteilt haben, dass sie für immer die Zusammenarbeit mit mir beendet haben. Also mit mir gar nicht sprechen wollen, nur weil ich einfach mal kritisch was gesagt habe. Das ist natürlich, das ist wie so ein kleines Kind, was die Trommel weggenommen hat, dann fängt es an zu heulen, da sitzen die Balm-Mitarbeiter da, oder der da verantwortlich ist und sagt, nee, also den Influencer wollen nichts zu tun haben, der hat schlecht gesprochen. Ja, sorry. Ja, kann ja auch mal was kritisch sagen. Muss ich euch den Arsch pudern oder was? Wenn die was Gutes machen, wird das auch erwähnt. Aber das ist ja nicht so viel. Klar. So, gar nicht. Ich habe ja nur gefragt, warum immer so ein Bulli von denen auf irgendeinem Parkplatz steht und es keiner zu sehen ist. Kennst du das? Ja, wenn du an so einem Parkplatz so weit bist, da steht dann so ein einsamer Bulli von denen. Ja, ich weiß. Und ich habe einfach nur gefragt, warum? Wo sind denn die Leute, die da eigentlich durch die Gegend kutschen? Was machen die denn jetzt? Einfach nur Interesse, was passiert denn? Oh, da war, seitdem ich gecancelt. Früher haben die mich noch zum Sommerfest eingeladen, weiß ich noch. Ja, nee, nicht mehr, ne? Jetzt bin ich da wirklich Staatsfeind Nummer 1 bei den Herrschaften. Ja, so, ich verstehe es nicht. Man kann doch mal als journalistischen Hintergrund einfach mal nachfragen, was passiert denn da eigentlich? Mich würde das mal interessieren. Ja, na klar. Aber sobald du kritisch wirst, wollen die mit dir nichts mehr zu tun haben. Nee, natürlich nicht. Könnte ja wieder schlechtes Licht auf die werfen in der Öffentlichkeit. Ja, tut mir leid. Also man hat ja, es ist ja, warum ist es ja auch klar, dass wir Frust haben in dieser Branche, wenn man sieht, wie alles hier so schief läuft in dem Job, um den Job, mit den Arbeitsbedingungen und bla bla. Du darfst immer nur fahren, machen, machen, aber so richtig Geld verdienen und so darfst du auch nicht. Und dann frage ich mich, ja, Alter, wir müssen so viele Qualifikationen machen. Der Führerschein ist so arschteuer. Wir haben wenig Arbeitnehmer, die diesen Beruf machen wollen. Eigentlich müsste der Lohn ja steigen. Eigentlich müsste das alles funktionieren. Ja. Aber es tut es einfach nicht. Nein. Und daher kommt ja das, daher schreibe ich, ist ja mein Lied, was jetzt am Wochenende rauskommt. Darüber spreche ich ja, über den Fuhrmannseid. Und wenn man sich mit dem Fuhrmannseid mal beschäftigt hat, es gibt so viele Spediteure, das ist halt das Geile, Leute. Ich habe mich damit beschäftigt. Also wenn ich ein Lied schreibe, dann beschäftige ich mich ja mit der Thematik. Und mir ist auf, ich bin auf, pass auf, die Idee vom Fuhrmannseid, ja? Ich hab so Spediteure, mir einfach so Profile mal angeguckt und mal geguckt, so wie die irgendwas machen, um Arbeitnehmer zu finden und bla bla. Und dann habe ich Spediteure gefunden, die so ganz stolz diesen Fuhrmannseid mit auf ihrer Seite oder sonst irgendwo so gepostet haben, weißt du? Mhm. So, und wenn man sich den Fuhrmannseid von damals mal durchliest und immer ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist es eigentlich ein Sklavenvertrag, ein Sklaveneid. Der kommt ja aus dem Jahre 1691 oder so. Und da steht unter anderem diese Zeile drin, so viel Güter wie möglich für nur so viel Lohn wie nötig zu transportieren. Ja. Irgendwie so. Also im Umkehrschluss, du sollst so viel fahren, wie du kannst, aber so wenig nehmen, wie du möchtest. Am besten gratis. Genau, das ist der Fuhrmannseid, der nur darauf beruht, dass man sagt, man ist stolz, ein Fuhrmann zu sein. Und die Leute, die Waren von A nach B von den Arsch zu tragen, aber man soll am besten dafür mit so wenig Lohn wie möglich rechnen. Ja. Und wie kann denn eine Spedition so einen Eid, das sagt mir doch, dass diese Leute sich damit überhaupt nicht beschäftigt haben, dass sie sich diesen Eid gar nicht mal richtig angeguckt haben. Und deswegen handelt mein Lied davon, über diesen Fuhrmannseid, der eigentlich ein Knebelvertrag oder ein Knebeleid ist. So, und das spiegelt doch zurück, dass wir seit 1691 einfach die Ärsche der Nation sind, bis heute. Ja, natürlich. Ja, klar. So, das ist doch krank. Ich erwarte ja nicht, dass wir so viel kriegen wie so ein Flugkapitän bei der Lufthansa, British Airways oder sonst wo. Das verlangt ja keiner. Ja, aber es sollte schon zum Leben reichen und hin und wieder auch mal in Urlaub. So. Das ist der Punkt. Die Inflation ist so gestiegen. Und nächstes Jahr wird das Ganze auch noch teurer, weil auch die Lkw-Fahrer müssen privat einkaufen. Und sie müssen auch mehr für die Waren in Zukunft zahlen. Aber sie verdienen nicht mehr. Wenn du dann zu deinem Chef gehst und sagst, hier, lass mal 1-2 Euro die Stunde mehr rüberspringen, dann wird er sagen, du, das kann ich nicht. Das geht nicht. Und ich sage ganz ehrlich, ich rate jedem, der jetzt schon aktuell Probleme hat, seine Rechnung zu bezahlen, der jetzt schon aktuell mit seiner Familie nicht mehr in den Urlaub fahren kann, der jetzt aktuell bei dem Einkaufen gucken muss, wo er das Geld lässt und bleibt. Ihr habt jetzt die beste Chance, sucht euch meinetwegen, auch wenn es traurig ist, einen anderen Job, wo ihr vernünftig Geld verdient, weil für euer Mindset, für euer Wohlbefinden ist das viel, viel mehr wert, als so. dran festzuhalten. Nein, ich bleibe stolz, weiterhin ein Lkw-Fahrer. Irgendwann wird sich die Lage ändern und bla bla. Wird es nicht. Ich werde es nicht mehr erleben. Drucki auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Also klar, die Lage wird sich ändern, aber nicht in naher Zukunft. Nee. Das ist so. Nee, und dann, ich sage euch ganz ehrlich, Leute, wäre ich jetzt nicht German Truck Driver und hätte mir einen Namen gemacht und hätte nicht diese Berufsbezeichnung auf dem Arm stehen und hätte nicht diese ganzen Influencer-Sachen und bla bla bla. Würde ich hier bei Sartorius in Göttingen am Fließband stehen und würde mit 1.500 Euro netto im Monat mehr nach Hause gehen? Ich habe die Frage schon gestellt bekommen. Ne? Wenn das jetzt mit dem Stream zum Beispiel nicht wäre, ob ich dann noch Lkw-Fahrer wäre? Ich sage ja, wahrscheinlich schon noch, ja. Also aktuell, aber auf keinen Fall auf längere Sicht. So, und das ist die Wahrheit. Das ist einfach die Wahrheit. Es hat ja nichts damit zu tun, dass man den Rücken kehrt und sagt so jetzt bla, sondern es hat damit was zu tun, dass man gucken muss, wie man seine Rechnungen bezahlt, wie man durchs Leben geht. Ja, genau. Und wenn ich mit einem Beruf, den ich super liebe, Alter, steht auf meinem Arm und zwar so groß, ein Beruf, den ich so liebe und ich habe so viele Jahre wirklich versucht, alles so diesen Beruf nach vorne zu bringen und auch mit meinen Videos, ob man sie mag oder nicht, ist ja egal, aber es hat ja damit nichts zu tun. Wenn ich mein Leben nicht mehr finanziert bekomme, dann nützt mir die Berufsbezeichnung nichts. Nee, genau. Den Gerichtsvollzieher, der irgendwann vor der Tür steht, der mein Haus wegnimmt oder sonst irgendwas, dem ist das egal, wo ich mein Geld verdiene, der möchte einfach nur seine Scheine haben. Und wenn ich zu wenig Geld verdiene, dann muss ich gehen. Da muss ich einfach gehen. Und das würde ich wirklich jedem raten, weil ich mache mir so viele Gedanken, weil ich viele LKW-Fahrer so, die mir auch privat schreiben und die einfach, die nicht mehr wissen, wie sie alle ihre Rechnung bezahlen sollen hin und her, wo ich schreibe dann wirklich hin, such dir bitte einen anderen Job. Es ist die beste Zeit jetzt. Alle brauchen Arbeitnehmer. Da kannst du als Quereinsteiger fast überall hin, außer zur Polizei und sowas. Aber du kannst selbst mit über 40 wieder zur Bundeswehr zurück. Guck mal, wie verzweifelt die alle sind. Ja, das hat ein Freund von mir angeboten. Der ist ja damals bei der Bundeswehr geblieben, ich nicht. Und der hat mir das vor 2-3 Jahren angeboten. Sagt er, ey, komm doch wieder zu uns und so. Ja. Ich sag, nee, komm, bin ich ja viel zu alt für den Kram, ne? Ich sag, lass mich doch mal über die Rödelbahn. Ich sag, ich komme höchstens kurz nach dem Start, brauche ich Sauerstoffzelt. Ich sag, so ein Ding ist das. Ja, die haben ja nun auch das medizinische Einstellungskriterium auch nach unten geschraubt, weil die meisten es nicht mehr schaffen. Ja, genau. Das ist gut. Also ich meine, ich hatte zwar eine sehr, sehr teure Ausbildung bei der Bundeswehr und ich denke, dass die mich da auch sofort wieder einsetzen würden. Aber so, ich sag jetzt mal so, direkt in den militärischen Dienst, da sehe ich mich tatsächlich selbst nicht. Ne? Also klar, im fachbezogenen Bereich gerade, so als Feuerwerker, ein paar Auffrischungskurse und dann wird das wieder laufen, ne? So, wo ich auch keinen Bock mehr zu habe, sind diese, ich habe das gerne gemacht, diese Auslandsreisen, ich war sehr, sehr viel unterwegs und, aber ich habe da jetzt keinen Drang mehr zu, weißt du, was ich meine? Ich will, und, das sind wir wieder beim Thema Alter, man möchte gerne einfach nur zu Hause sein. Das, wo du eben gesagt hast, du bist eher ein Mensch, der alleine ist, so. Ja. Das ist bei mir genauso übrigens. Das, ich habe das geliebt, letztes Jahr zu zelten und als die anderen weg waren, habe ich es noch mehr geliebt. Ne? Ich war alleine und in der absoluten Wildnis an der Nordsee, das war total geil. Ne? Das waren die geilsten 3 Tage in den letzten 10 Jahren, sag ich dir so, wie es ist. Fühl ich. Aber weißt du, gerade hier so, ich habe gerade einen Gedankensprung, den möchte ich mit dir teilen. Ja. Ich hatte dieses Gespräch bei diesem Arbeitgeber in Sachen Gefahrgut, ne? Mhm. Ich muss nächsten Monat diesen Gefahrgut-Auffrischungskurs machen, sonst für die Leute draußen, sonst muss ich ihn das vierte Mal neu machen. Ja. Ich habe den schon 3-mal neu gemacht, weil ich immer nicht hingehe. Ich habe das gemacht, als ich krankgeschrieben war tatsächlich. Habe ich mich da auf. Und ich sage zu ihm, sagt er, ja, Gefahrgut. Ich sage, ja, muss da nächsten Monat hin. Ich sage, ach, ich habe gar keinen Bock drauf. Und er sagt, warum denn nicht? Und da sage ich, pass doch mal auf. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Im Prinzip sehe ich es überhaupt nicht ein. Also, wenn ich Gefahrgut fahre, dann habe ich eine höhere Verantwortung. Mhm. Ich kriege erhöhte Strafe, wenn ich was falsch mache. Ja. Meistens ist das Doppelte im Gefahrgut, da geht es ja richtig zur Sache. Aber dein Gehalt bleibt das gleiche. Und ich verdiene überhaupt nicht mehr, dass ich eine größere fahre. Warum soll ich denn die Scheiße machen? Ich höre mich an, ja, haben sie ja recht, aber ich sage, nee, brauche ich nicht. Wozu denn? Dann schmeißen sie mich doch raus, dann gehe ich woanders hin. Dann fahre ich keinen Gefahrgut. Was soll denn passieren? Ja. Ich sage, ich habe in letzter Zeit die LMAA-Einstellung. Ja, dann nervt mich doch nicht, dann mache ich das nicht mehr. So, ich sage, ich habe mein Gefahrgut, weil ich halt kaum Gefahrgut fahre, dann habe ich vielleicht am Stück vielleicht 2 Monate in 20 Jahren gebraucht. Ja. Und ich sehe einfach nicht ein, wenn ich eine höhere Verantwortung habe oder auch meine Kolleginnen und Kollegen da draußen, die Gefahrgut fahren, fahren für dasselbe Geld, obwohl sie die Gefahr und die Strafen höher sind. Und wir kriegen aber quasi, es ist ja auch eine Gefährdung eines selbst. Ja, im Falle eines Unfalls zum Beispiel. Sagen wir mal einen Tanklastzug. Und es ist ja nun auch nicht so, dass ein Tanklastzugfahrer jetzt immens mehr verdient als jemand, der mit einer Plane durch die Gegend fährt. Das regt mich auch auf. Nee, der verdient natürlich nicht mehr. Aber erzähl weiter, Entschuldigung. Genau, nee, alles gut. Das ist ja ein Podcast, wir dürfen gerne durcheinander reden. Ich mag das. wenn im Falle eines Unfalls, wenn du da, keine Ahnung, weiß nicht, 30.000 Liter da hinten an explosiven Stoffen quasi hinter dir herfährst, da hat man ja vor kurzem auf irgendeiner Autobahn, wo es geknallt hat, ne? Ja, genau, auf der A2, glaube ich. A2, genau, auf der Warschauer Allee. Ja. Und der in 1000 Teile zerfetzt wird, obwohl er den Auffahrunfall vielleicht noch überlebt hat. Aber dann das explosive Stoff hinter ihm in Luft gegangen ist und es ihm deswegen dann auch das Leben gekostet hat. Also quasi die Gefahr für sein eigenes Leben ist ja noch höher. Warum wird das nicht höher bezahlt? Ja, das überall kriegst du Gefahrenzulagen und so. Ja, genau, perfekt. Das habe ich, genau, super, genau. ja. Du kriegst wegen jedem Scheiß eine Gefahrenzulage irgendwo in anderen Berufen. Bei uns ist das selbstverständlich. Ja, ja, ja, das ist selbstverständlich. Ist doch nicht normal. Nein, ist es auch nicht. Und dann, und jetzt, da, ja, bitte. Dann bitte. Wundern sich die Leute oder gerade die jüngeren Zuschauer, die dann zu mir kommen, dass ich immer von diesem Beruf abrate. Ne? Das, ich meine, da muss man sich nicht wundern. Ja, es tut mir leid. Also man kann, das hat auch nichts mit Disrespekt des Berufs zu tun, oder dass man dem Beruf in den Rücken fällt. Überhaupt also, wenn der Beruf mein Leben, wir leben im Kapitalismus, wenn der Beruf mein Leben nicht finanziert, dann bin ich hier falsch. Und ja. Ich sage das auch jungen Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, bitte wählt das mit Bedacht, auch wenn ihr das geil findet. Ihr zockt ETS, ihr findet das geil aus irgendwelchen Sendungen im Fernsehen, auf Achse oder Asphalt Cowboys, Trucker Babes oder was auch immer. Das sind immer nur Momentaufnahmen. Ja. Es läuft einfach so einiges verkehrt. Und ich habe damals auch jung und naiv, vor über 20 Jahren, damals war es ja noch eine ganz andere Situation. Und damals war es ja so, dass man kaum einen Job bekommen hat, weil es so kaum freie Stellen gab. Man ist dann so in seiner Bubble und fährt und fährt und fährt und wacht dann irgendwann auf und denkt, was ist eigentlich gerade passiert? Wo waren die ganzen 20 Jahre? Warum zum Teufel habe ich mich finanziell nicht großartig weiterentwickelt? Was ist hier los? Ja? Das ist so. In vielen Berufen kriegst du automatisch eine Lohnerhöhung, weil du an irgendwelche Tarifverträge gebunden bist und so weiter und so fort. Ja, genau, dafür gibt es das ja. Genau, und bei uns ist tote Hose, nichts, gar nichts. Ja, es müsste verboten werden. Es müsste verboten werden, dass diese selbst, in Anführungsstrichen, selbstgeschriebenen Arbeitsverträge, die Standardarbeitsverträge rausgegeben werden. Es muss tarifgebundene Arbeitsverträge geben. Und das muss gesetzlich festgelegt werden, weil dann muss jeder Spediteur das machen. Und dadurch werden die Frachtpreise dann auch erhöht. Aber das Fahrpersonal kann davon auch endlich mal leben. Ja, genau. Das muss zwingend. Aber noch ein Thema. Ja, hau raus. Weil wir gerade beim Gefahrgutbereich sind. Ich muss leider jemanden wieder angreifen. Also angreifen in Form von kritisieren. Oh, finde ich gut. Da bin ich immer dabei. Das, also. Nein, es ist, weil ich es einfach unmöglich finde. Es gibt da bei TikTok einen, da hatte ich schon mal, ich glaube in einer Folge was zu gesagt, wo ich den dann verteidigt habe, weil viele LKW-Fahrer auf den rumgehackt haben. Das ist ein neuer Dude, der heißt irgendwie Max oder so. Keine Ahnung, wie er jetzt bei TikTok wieder heißt. Der hat, die erste Kritik von vielen Berufskraftfahrern bei TikTok war ihm gegenüber, weil er gerade den Job angefangen hat und sich jetzt als Lehrmeister da aufspielen wollte. Also der hat den Job gerade wirklich ein paar Monate gemacht und hat dann gesagt, er gibt jetzt Anfängern Tipps. Okay. Das haben aber viele gesagt, du musst erstmal selber Erfahrung sammeln, Kumpel, bevor du jetzt hier irgendwelche anderen jetzt hier Tipps geben willst. Du musst ja selber erstmal ein bisschen, so wie man früher gesagt hat, die Hörner abstoßen. Ja, ja, genau. Und da hab ich dann irgendwann gesagt, so Leute, jetzt beruhigt euch alle mal, hackt jetzt nicht alle auf einen rum, ne, und her, das hat er ja auch das Video von mir gesehen und hatte auch sehr respektvoll mir da geantwortet und alles gut. Jetzt habe ich aber, hat er jetzt glaube ich wieder die Firma gewechselt, so habe ich es mitbekommen und jetzt fährt er Gefahrgut, also Tanklastzug, so habe ich es jetzt gesehen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Aktuellste von ihm war, aber der Algorithmus hat mir das zugespielt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also so langsam verstehe ich den jungen Mann nicht. Er steht da, macht ein Vlog, wie er quasi eine Tankstelle betankt mit seinem Handy und macht dieses Vlog. Ja. Wo viele dann drunter geschrieben haben, also das ist ja sehr vorbildlich, bei der Entladung des Tanklasters, auch wenn das freie Fall natürlich, ist ja ganz klar, ne? Im Tanklastzugbereich. Aber trotzdem, wenn du ein Handy benutzen darfst, dann ist es nur ein exgeschütztes, wenn überhaupt. Ja. Und er macht's wird natürlich irgendein Standard-Handy haben, wo er seine Vlogs mitmacht und er filmt dann dabei, wie er welchen Schlauch anschließt hin und her auf so einer Tankstelle und befüllt dann quasi die Tankstelle. Ja. Und ich frage mich im Ernst, ob jetzt Social Media und ob es wirklich so wichtig ist, dass man alles vloggen muss, fernab des Erlaubten, fernab des Risikos, was alles passieren kann und muss das denn sein? Also sag mal, man muss doch mal ein bisschen seinem Beruf ein Ehrgefühl haben und das, was man beigebracht bekommen hat, auch mal umsetzen. Also, nur weil ich jetzt einen TikTok mache, dass ich jetzt den Schlauch anschließe, begebe ich mich in die Gefahr und auch anderer Leben, indem ich mit meinem nicht ex-geschützten, da behaupte ich jetzt einfach mal Handy, ein Vlog davon mache. Ja, es wird safe kein ex-geschütztes Handy sein. Nein, also, natürlich nicht. Und Also, und da haben natürlich zu Recht ganz viele drunter geschrieben. Also, das ist ja sehr vorbildlich, ne? Also, du bist jetzt fährst jetzt einen Tanklastzug und filmst jetzt eher die ganze Show, statt dich einfach mal auf deinen Job zu konzentrieren, um Gottes Willen. Ja, ja. Ja, dann nimm doch eine GoPro auf den Kopf oder eine Brust oder auf die Schulter oder Bauch, mir egal, und film es dadurch. Dann kannst du das ja zurechtschneiden, wenn, und dann auf TikTok hochladen. Dann ist es ja auch in Ordnung. Aber mit einer Hand filmen und mit der rechten Hand dann hier die Instrumente bedienen und die Betankung der Tankstelle zu überwachen und mehr auf dem Display gucken, als sich Beruf zu widmen, halte ich irgendwie für falsch. Und er sagt ja auch in irgendeinem Video, hat er gesagt, dass er sowieso nicht lange diesen Job machen wird, weil wird halt nicht bezahlt und ist ein scheiß Job oder irgendwas, was er da gesagt hat. Ja. Ist seine freie Meinung, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber solange du diesen Job machst, solltest du, also er nimmt das alles so auf die leichte Schulter. Wenn ihn dann jemand kritisiert, dann schreibt er mal als Antwort, heul leise. Mm. So, ich finde das zum Kotzen, Alter. Ja, also ja. Der repräsentiert das nach draußen. Das ist nicht geil, nee. Aber ich habe da so oder so meine Meinung über die LKW-TikToker. So, das, vielleicht habe ich auch nur den Scheiß zu mir gespült bekommen, aber das war wirklich durchweg die Bank nur Bullshit und Müll. Genauso wie die ihre Live-Veranstaltungen da machen bei TikTok, ne? Ey, die gucken auf dieses kleine Handy-Display und gucken überhaupt nicht auf die Straße. Aber ich muss mich kritisieren lassen, wenn ich mir den Chat vorlesen lasse. So, also. Du lässt ihn ja vorlesen über das. Ich bin ja auch gerade dabei, wir haben jetzt gerade so einen Rechner zusammengebaut hier, so ein Dings da. Mhm. Und ich lasse mir das dann auch übers Ohr erzählen. Ja. Ich sehe bei vielen TikTokern, und das frage ich mich wirklich, also die müssen sich. Oder ihr müsst euch mal wirklich, wenn ihr das hört, mal Gedanken machen, wie das für Außenstehende rüberkommt, wenn ihr da sitzt, während der Fahrt. Es muss ja immer während der Fahrt passieren. Also es ist ja nicht mal irgendwie, wenn die irgendwo anhalten, mal ganz kurz, es dauert ja nur 2-3 Minuten. Ja. In ihrer Pause oder was. Es muss während der Fahrt sein. Also dann wird dieses Handy angeklickt und dann wird während der Fahrt ein TikTok aufgenommen. Und ich sehe es immer, dann sind die, sind sie immer nicht angeschnallt? So, die ich so sehe, sind alle nicht angeschnallt. Ja, ich weiß, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Es ist unfassbar. Und es tut mir leid, dass ich euch da auf den Schlips trete, aber ihr müsst doch mal irgendwo den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen und sagen, was ihr da macht, ist einfach scheiße. Weil die Leute draußen, die kein LKW fahren, die sehen einen LKW-Fahrer oder LKW-Fahrerin, die nichts Besseres zu tun hat, als ein TikTok-Video zu machen während der Fahrt und das Ganze auch noch unangeschnallt und guckt mehr auf diesen Display. Also sie haben ja da noch die Attitüde, wie ein Schauspieler in die Kamera zu gucken. Also sie erklären dann was in die Kamera. Ja. Statt die Frontscheibe vorne, da wo das reale Leben stattfindet, das ist nicht de facto nicht da. Ja, ja. So, und sie gucken dann in diese Kamera wie so ein Kameraschauspieler und erzählen dann ihre Storys, was während der Fahrt unbedingt sein muss. Und ich frage mich, was ist denn los mit euch? Also das kann doch nicht, alles nicht euer Ernst sein. Nee, das ist, ja, das. Also ja, nach draußen suggerieren wir, wie hart der Job ist, weil ja. Man so viel Fokus auf die Straße haben muss, Straßenverkehr, Verkehrsdichte, psychischer Stress, was weiß ich, und hast du nicht gesehen, aber auf der anderen Linie könnt ihr dann irgendwelche Sachen während der Fahrt bei TikTok dann hochladen. Das passt nicht. Nee, das passt doch nicht. Also, na klar, ich gucke auch manchmal in die Kamera, aber nur dann, wenn es geht. So. Ja. Fertig. So, die meiste Zeit, ich sage jetzt mal so 90% meines Streams gucke ich nicht mal in die Kamera. Aber hat sich auch noch nie darüber jemand beschwert. Ganz im Gegenteil. So. Ich sag ja auch nicht, und ich bin fernab davon, es wird niemanden geben, der mal ganz kurz vielleicht, um nur eine Spotify-Playlist, habe ich schon mal irgendwo gesagt, mal kurz sein Handy in der Hand. Ja, Himmel, Herrgott, das macht jeder Polizist, das macht auch ein Richter. Da braucht mir auch keiner hier kommen, dass der das nie machen würde. Das ist Quatsch. Ja. Es geht ja nur um die Häufigkeit und um das dringliche Anliegen. Also wie gesagt, muss ich denn unbedingt jetzt während der Fahrt unangeschnallt mich in die Öffentlichkeit präsentieren, um ein TikTok aufzunehmen? Oder hat das auch Zeit bis zum nächsten fucking Parkplatz? Genau. Guck mal, ich schnall mich sogar zu Feierabend an, wenn ich vom Gelände zum Parkplatz fahre. Ja. Da wurde ich schon ein paar Mal drüber belächelt. So, ja, ist mir aber egal. So, gerade, du weißt doch, wie es ist, gerade auf den kurzen Strecken, da passiert meistens der Scheiß. Genau. Und dann sitzt du da. Ja, ich kann zum Beispiel gar nicht unangeschnallt fahren, weil tatsächlich fühle ich mich dann immer so nicht festgehalten im LKW. Dann fühle ich mich so locker. Ist ein ganz komisches Gefühl. Ich kenn's. Ja, okay. Ja. Und deswegen mache ich sowieso immer automatisch, weil das ist jetzt nochmal der Punkt, der noch on top zum Abschluss oben drauf muss, Leute. Es geht doch um euer Leben zu sichern. Der Gurt ist doch nicht dafür da, um irgendjemanden, wo ihr draufknallt, hin und her. Und dann kommt natürlich wieder, ja, aber du, was nützt dir das? Du hast keine Knautschzone und bla bla. Ja. Du kannst auch von der Fahrbahn abkommen und du rollst einen Abhang runter und dann ist der Anschnallgurt dafür da, dass du nicht wild durchs Fahrerhaus ballerst. Ja. So. Oder nur mal daran gedacht. Der Scheibe fliegst. Wenn du natürlich hinten, keine Ahnung, 18 Tonnen Stahl geladen hast und du knallst hinten auf eine starre Wand drauf, ja, dann nützt dir ein Anschnallgurt auch nichts mehr. Nee. Das ist mir doch vollkommen klar. Aber nicht jeder Unfall ist ein Auffahrunfall. Nee. Und jeder, der mal in einem LKW gesessen hat und mal eine Vollbremsung gemacht hat, auch wenn der LKW das auch alleine macht, der macht das heutzutage auch alleine, indem er zum Beispiel mal irgendwas sieht, was er für risikohaft sieht und er steigt mal voll in die Eisen. Wenn du Pech hast, hebst du von deinem Fahrersitz ab und gehst durch die Scheibe. Weil der LKW so eine Bremsleistung an den Tag macht, dann fliegst du. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, über die Bremsleistung. Ich sag, ey, in ganz gewissen Fällen ist es das so, dass der LKW vor einem PKW steht. Ich sag, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Und gerade wenn er nicht voll beladen ist, ne, dann sind da ein paar mehr Achsen und Reifen, die auf der Fahrbahn reiben. Genau. Das ist, das vergessen genau. Immer viele. Und wenn du dann eine Vollbremsung machst und dich hält dann halt keiner zur Sicherheit und das wäre dann der Herr Gurt, der deine Sicherheit ist, daher kommt der Name Sicherheitsgurt, ja, dann hält er dich zum Glück noch fest, ansonsten hebst du ab. Ja. Und dann kannst du singen, ich heb ab. Gurtstrafe haben ja auch einen Sinn. Ich weiß nicht, ob du ich einen hast. Ich so. Am Boden. Ja, genau. Jetzt singt er. So, jetzt kannst du das Sido-Lied singen. Ja, kannst du das Sido-Lied singen, während du abhebst. Ja, tatsächlich, genau. Der Gurtstrafe, das ist bei meinem Audi ist das halt geil. Der macht das immer, das ist zum ersten Mal in so einem Auto, der macht immer so eine Kontrolle, wie fett du bist. Ja, genau. Damit er weiß, ab wann er das Gurtstraffen machen muss, ab wann er einrasten muss. Das heißt, er zieht einmal ganz kurz den Gurt fest und lässt dann wieder los. Ja, genau. Und dann speichert er deinen Körperumfang und im Falle einer Notbremse, da hat das Auto gerade neu, das muss ich noch ganz erzählen. Freundin drinne, Tochter drinne, wir fahren. Und es kommt uns ein LKW in der Kurve entgegen und mein Auto hat gedacht, der rammt uns jetzt frontal. Dann hat er eine Vollbremsung hingelegt und das Gurtstraffen hat er eingelegt. Alter Finn. Das kannst du, also das ist ja nochmal eine Spur über dieses normale Gurtstraffsystem. Ja, genau. Wir waren so festgekrallt an diesem Sitz, so die Vollbremsung. Also das, und das hat mir gezeigt, was für Sicherheitssysteme heutzutage unser Leben schützen und uns helfen, quasi im Falle eines Unfalls zu überleben. Und dann gibt es Leute, das Letzte, was ich jetzt dazu sagen wollte, da gibt es Leute, die bewusst das Ganze ausschalten. Ja, ich hasse und solche dann, Leute. Ja, und dann kommen solche Sprüche mit, ja, wir sehen uns in Valhalla. Ja, dann in Valhalla. Da sehen wir uns dann alle. Also ich nicht. Nee, also, ich auch nicht. Aber, nein, weißt du, die dann so großkotzig sagen, ja, mir ist mein Leben, ja, dann gehe ich halt als Kämpfer unter. Ja, er geht als Valhalla. Idiot unter, aber mit mehr auch nicht. Idiot, ja, du bist dann der Idiot, der vorne an der Pforte klingelt und sagt, warten Sie mal, sie hätten überleben können, aber sie haben sich dagegen entschieden, weil sie hier sein wollen. Ja, dann gehen Sie mal in die Loser-Abteilung rechts runter, bitte. Ja, genau. Ach, Junge. Ja, aber ist echt so. Ich bin nun kein Anscheißer, wirklich nicht, ne? Aber ich habe einen Arbeitskollegen von mir angeschissen. Genau wegen so einer Scheiße. Weil oha, jetzt droppt er zum Schluss was raus hier. Genau. Der meint, er muss ohne die Sicherheitsassistenten fahren, sprich Notbremsassistent und so, er muss das ausschalten, weil er kann das ja viel besser. So, und ehrlich? Ich sage, Junge, mach das an, sonst kriegen wir uns in die Haare. Ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich sage, sieh zu, dass du das anmachst. Und darauf bin ich tatsächlich zu meinem Chef gegangen und habe das allererste Mal so richtig einen angeschissen. So, weil warum hast du das gemacht? Warum? Weil es um seine und der Sicherheit der anderen geht. Dafür ist der Notbremsassistent und für nichts anderes. So, er meint, er ist besser als ein Computer. Ey, dann soll er das mal alleine weiter meinen, aber nicht bei uns in der Firma. Gut, mittlerweile ist er nicht mehr da. Ich wollte sowieso, muss ich gleich nochmal fragen, weil ich nicht weiß, was ansprechen wollte. Du hattest mal irgendwen eingearbeitet, habe ich mitbekommen, und dann gab es irgendwie ein bisschen, da muss ich dich gleich mal offline kurz fragen. Ja, dazu sage ich dir nachher gleich. Ja. Ich habe da irgendwas in deinem Stream mitbekommen, weil ich mir gedacht habe, oh yo, Junge weiß rein, da geht's ab. Junge weiß auch. Das kannst du denn. Dann habe ich ja auch so einen Kandidaten gehabt. Ich habe auch so einen Kandidaten gehabt über Social Media, der sich da quasi indirekt beworben hat. Da ist meine Firma mit denen richtig auf die Schnauze gefallen. Da hat meine Firma mich noch angerufen. Hm. Und hat gesagt, was meinst du, ist das ein guter? Und ich so, ja, der ist hier Fan von mir, der folgt meine Kanäle und bla bla. wenn der unbedingt, der freut sich mit mir, Entschuldigung, den LKW teilen zu können. Natürlich, der kniet sich rein. Das ist genau das Gegenteil, ist passiert. Katastrophe. Ja. Mach ich nie wieder. Genau, ich mach's auch nicht mehr. Das, Nee. Warte, jetzt habe ich den Fahren, verdammte Hacke, jetzt habe ich den Fahren verloren. Ach, verdammte Hacke, jetzt habe ich tatsächlich den Fahren verloren. Ja, wir sind ja auch schon wieder durch. Stimmt, wir haben schon wieder eine Stunde gesabbelt. Junge. Es ist eine Katastrophe. Also dieses Live-Event wird schlimm werden. Das die müssen uns einfach von der Bühne ziehen. Die schmeißen uns raus, ich sag's dir, Alter. Die Leute im Publikum werden irgendwann sagen, ey, da können wir nicht auch mal Schluss machen. Hey, wir müssen ins Bett und so. Ja, ja. Unsere Zuschauer werden dann sagen, so, ey, es reicht jetzt langsam mal, jetzt hört doch mal auf zu reden. Die sagen der Security einfach Bescheid, die verrammeln die Türen, dann bleiben die sitzen. So. Die kriegen so einen Anschlaggott wie in so einer Achterbahn, dass sie nicht mal rauskommen. Ja, genau, der wird erst gelöst, wenn wir fertig sind. Ich habe jetzt aber noch kurz mein Beispiel, das will ich zum Schluss meinen Schlusssatz sagen. Okay. Ihr müsst mal gucken, bei YouTube oder irgendwo, gibt es irgendwo einen Clip, der nicht gestellt war, von einem, der ist mit einem Volvo gefahren durch ein Dorf. Und da ist, glaube ich, entweder ein kleines Kind oder irgendwas vor diesem Volvo mit Notbremsassistent ausgestattet vorgelaufen. Mhm. Und er hat wirklich einen Meter vor diesem Kind, ich glaube, es war ein Kind, die Vollbremsung hingekriegt. Junge, ja. Und ohne diesen Notbremsassistenten wäre das Kind tot. Ja, klar. So schnell kannst du nicht reagieren. Das geht nein, nicht. Natürlich. Wer maßt sich denn an vor einem Computer, der in Trillionen Sekunden oder was weiß ich, reagieren kann? Wir brauchen allein so 1-2 Sekunden, bis wir das überhaupt umgesetzt haben. Ja, klar. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich sage, ich könnte den Abstand sogar auf 30 Meter verringern und es wird nichts passieren. So. Ja. Und wenn ich keinen Notbremsassistent hätte, würden sogar 50 Meter nicht reichen. Glaube ich zumindest, weil ich langsam bin. Und der Notbremsassistent sorgt dafür, dass du innerhalb deines Abstandes auch moderat zum Stehen kommst. Genau. Und das heißt ja auch nicht immer, dass man zu 100% immer nach vorne guckt und wartet, dass der vorne jetzt eine Vollbremsung macht. Weil wir sind ja auch von, ich habe das in irgendeinem Video damals mal gesagt, ganz kurz noch. Mein Gott, wir reden schwer. wir sind ja darauf, schau mal, wenn du ein LKW hinterherfährst und der den Retarder anmacht, dann gehen ja auch immer die Bremslichter an. Genau. Bei den Schweden sofort, bei der kleinsten Stufe, ich glaube beim Mercedes und MAN und so, da, wenn er ein bisschen stärker bremst, erst dann gehen die Bremslichter an, auch wenn er über Retarder die Geschwindigkeit hält, ne? Ja. So, wir sind also ständig damit konfrontiert, dass vor uns Bremslichter angehen und irgendwann nehmen wir die gar nicht mehr als Gefahr dar. Richtig, genau. So, und das Einzige, wie du das dann merkst, dass der auf einmal sich hochbäumt und dann hat er die Vollbremse schon hingelegt und dann ist er wahrscheinlich schon 20 km langsamer als du und dann knallst du drauf. Ja. Weil du diese Gefahr dieser Bremsleuchten als LKW-Fahrer überhaupt nicht mehr so wahrnimmst wie ein PKW-Fahrer, weil wir ständig Bremslichter vor uns haben, weil aber der LKW nur die km-Zahl bergab hält, aber er bremst halt quasi. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, genau. Genau, wir sehen diese Gefahr gar nicht mehr so als Gefahr. Und im Falle, dass es wirklich eine Gefahr ist, bis wir dann reagiert haben, dass es wirklich eine Gefahr ist, dass es wirklich sich um eine Vollbremsung handelt, indem die Räder anfangen zu qualmen, indem der sich hochbäumt oder was weiß ich für Sequenzen dahin legt, da ist der wahrscheinlich schon 20 km langsamer als wir und dann knallst du da hinten drauf. Richtig. Also und der manchmal Computer, erkennst du das gar nicht, also dann fangen ja auch die Blinker an zu blinken und erst dann realisiere ich meistens, oh, der geht aber heftig in Anker. Und dann brauchst du nochmal eine Sekunde. Genau. Und dann bist du hinten drauf. Ja, das reicht schon. Und wenn du Glück hast, hast du ein Edding dabei. Und wenn du dann durch die Frontscheibe an seine Heckwand klebst, dann kannst du wenigstens da noch dein Autogramm hinterlassen. Ich war hier 2023, Rainer und tschüss. Genau so läuft's. Genau also so Spaß beiseite, aber es ist ja wirklich so. Ja. Ne? So. Stunde ist schon wieder rum, Leute. Lasst uns euer Feedback da. Genau. Und somit bleibt angeschnallt, Freunde. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und kommt zu unserem Live-Event, sichert euch Tickets. So sieht's aus. Tschüss. Ciao.